rufen ihnen Hilfe, rufen ihn um Hilfe, bitten ihn um Vergebung und suchen unsere Zuflucht bei ihm vor unseren eigenen Übeln und vor unseren schlechten Taten. Wen Allah recht leitet, der kann nicht von einem anderen irregeführt werden. Und wen Allah irreführt, der kann nicht von einem anderen recht geleitet werden. Wir bezeugen, dass Allah einzig ist und dass er keine Teilhabe hat. فالحمد ثناء على الله وشكر لله عز وجل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير. Wir bezeugen, dass Allah einzig ist und dass er keine Teilhabe hat. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Diener und ausgewählter Gesandter ist. O ihr Gläubigen, fürcht Allah in geziemender Furcht und sterbet nicht anders als Muslime. O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn, der euch erschaffen hat, aus einer einzigen Seele. Und aus ihr schuf er seine Gattin und aus den Beinen schuf er viele Männer und Frauen. Und fürchtet Allah, in dessen Namen ihr einander bittet. Und ohne den Namen eurer Blutsverwandtschaft. Wahrlich, Allah steht, der Wächter über euch. Wahrlich, das wahrhafteste Wort ist das Buch Allahs und die beste Rechtleitung ist die Führung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und das Übelste aller Dinge ist die Neuerung Bid'a in Glaubensfragen. Und jede derartige Neuerung Bid'a ist eine Irreführung. Und jede Irreführung hat das Feuer zum Ziel. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er uns vereint mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam am jüngsten Tag uns mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi vereint. Das ist die Belohnung für denjenigen, den Allah in das Paradies eintreten lässt, für denjenigen, der gelebt hat nach Allah subhanahu wa ta'ala's Vorstellung oder nach Allahs Wünsche. ومن شوق الله عز وجل لعباده أن يتصلوا به فرض علينا خمس فرائض في اليوم والليل. دادوش تس الله سبحانه وتعالى زان دينا ونادينا فيها سبحانه وتعالى زي فرمست die Gläubigen Diener. Somit hat er ihnen die fünf Gebete zur Pflicht gemacht. Und so ruft Allah subhanahu wa ta'ala mit der Zunge des Muezzins, des Gebetsrufers, Hayya ala salah, Hayya ala falah. Das heißt, kommt zum Gebet, hier ist euer Volk, hier ist euer Volk. Diese fünf Gebete ist das Treffen mit Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist der Kontakt mit Allah subhanahu wa ta'ala. Mit das Gebet halten wir unseren Kontakt aufrecht mit Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat al-Mu'minun, wahrlich, diejenigen, die in ihr Gebet Khushu' haben, das heißt Demut, das sind die, die erfolgreich sein werden. Oder das sind die Erfolgreichen. Und wir haben letzte Woche, wie ihr wisst, über das Gebet gesprochen. Wir haben über die fünf Arten, wie Leute beten. Oder welche Arten von Beten man es gibt. Der erste ist Muslim, der Übeltäter. Der kennt weder Allahs Haus, noch kennt seine Rak'a, er kennt keine guten Leute. Und Allah sagt, und sie werden gefragt, die Übeltäter sind gefangen in der Hölle, das ist eine Ehe. Warum seid ihr in Sakkar? Sakkar ist ein Stufen Jahannam. Wir waren wahrlich nicht von denjenigen, die gebetet haben. So sinngemäß übersetzt. Und Allah subhanahu wa ta'ala spricht über den Munafiqin, auch im Koran. Er sagt, ihre Eigenschaft ist, dass wenn das Gebet kommt, wenn zum Gebet gerufen wird, sie sind faul. Sie sind faul, wenn es ums Gebet geht. Und die zweiten sind in Surat al-Ma'un, عن صلاتهم ساهون. ساهون زي زي زي زي نشت زي مخلص كبير نشت فوق الله. علماء سرعة الإنسان حين يقذف من أعلى جهنم إلى هذا المكان بسرعة 1,006,000,000,000,000,000 كيلو. الصنف الرابع هم الذين تركوا الصلاة لكنهم اتبعوا الشهوات. دي دغتة هب ايش نشمت بقانون. هذه أربعة أصناف كلها هلكة. ولا يكوت أن نشمت الله أبو فيتة است. أما الصنف الخامس تصنف البيت عندن. وهو الذي ينادي الله علينا به في كل يوم 5 مرات. أبا زين مال أنجبت مال أصلاً أدا نشت. قد أفلح المؤمنون. أنت كبيت نشت. أي قام النخل. أبا زين بيت الحمد لله. زينت أفضل كريش. وصلت أفضل كريش. زينت زين بيتنت. أبا زين هذا نشت إديال أغشت. ولا زينت نشت من دين يجن. والله سبحانه وتعالى سورة المؤمنين ذات. بوفهم بس دي آية زينهم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون. أنزالش. وكذلك هذا دي ينقل أخيك دي الجديد دي نتيسنت بس هاي زبيتن دي فيت جروبة زبيتت أبا دي هذا ليش دي فالكم من الدين أبا دي فمت جروبة است دي سن دي نتيسنت الجديد دي فالكم أين استعجى ذات البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم الصحابة مثلنا الجنة بشخي بصف بغديس او رسول الله مثلنا الجنة بشخي بصف بغديس يا رسول الله هذه الجنة التي نقاط من أجلها ديز بغديس يا صحابة كلهم بغديس دي بيت الله في الآن دي مخل عن شخنان دي مخل جهات في ديز بغديس بشخي بصف بغديس بشخي بصف بغديس نذكر بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم عند هات سورة بروفيت يا هاوس است المبنى بتاعه يا هاوس است لبنة من فضة أينشتاين اس زلبة أينشتاين أينشتاين اس جولد وفي دورهم أينشتاين ذهب وطوبة فضة ديزة تيجي شتاينة دي أين اس جولد أين زلبة عندي فاضة عن دي أفندة است مسك موشوس الله وطوابها عندي زند الزعفران بس ان جفوت يغوت بس ان جرام است طيغة ات ان جرام جولد بس ان جرام طيغة ديز جفوت اللؤلؤ والمرجان Und da sind Smaragde und Rubin, sind, sind überall. Und wer reinkommt, sagt der Prophet, er wird nicht grauen sein und nicht verzweifeln da drinnen. Er wird da drinnen, er wird dort Wonne genießen und nicht traurig sein. السلام لما نحط الموازين دي كده ذهننا ونتعامل بيها كده ونتخيل وصف الجنة كده ينعم ولا يبقى يا سبحان الله اشتاد اشفاء ده درين اجيب دس كانت خوشكايت ولا ده درين وط من اشتادن ودي كلاموتن غاد مش ايطا درنه يوست دي كلاموتن دي غاد من دنيا دي ايطا دي غاد دي فابي دي فابي دي غاد مش سوري ومن دي كلاموتن ماي كوفت ابا دي بديهم Weil im Islam müsst ihr eins wissen, wenn wir eine Belohnung hören im Koran, gleich danach folgt eine Anstrengung, eine Tat. Also von nichts kommt nichts. Das heißt, dieses Paradies, wir haben gesagt, wir werden in dieses Paradies eintreten, wenn wir erfolgreich sein werden. Und erfolgreich hat Allah sagt auch nochmal, den Erfolg hat an das Gebet gebunden. Aber welches Gebet? Wir haben gesagt, die Gruppe 5, das Gebet so zu machen, wie es Allah möchte und wie es der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم قال لا زك صلى كم وصلى بيت السوق هي مش بيتن بيتن هات das heißt wir müssen so beten wie der Prophet Muhammad sallam äußerlich und innerlich auch die Demut und hier spricht Allah diese Eier die Demut an ولا ما المنافقين في ذاك الأسر الله بكسر الله لكنهم يحافظون على الصلاة الله سبحانه وتعالى حتسي انفاض بهم وده الله حتسي هغوص جنمن متن فجلش دي أمرن دي رقم ساهم دي رجبيت رجبيت مسأحي والأمر دي بهم دي غانش بيتن ودي هشلة دي بيتن نوع من دي الأمرن تتصيب كما دي بيتن في أين بيتن في أين بيتن في أين بيتن في أين بيتن أما الواحد يمكن يبتصيبن كده بس ايه اوقف بس كده الاقسام اللي ربنا يظلهم تحت الظلم حديث ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان جبت كلمة الله من الشطن واذا شطن بيكون الله الشطن وذا كان امر الشطن اصلا شطن فان الله كون والان دون تاز بتزمه اين حمد الشبن الكفزان قالوا لا تباد اللقزان بباد الشرطن اين جيزان من الشرطن سنكرشن يعمل بسير اثنين انه بسير الوصل امر الان دوش ايره in ihrem Schweiß ertrinken, gemäß ihrer Sünden. Und aber sieben Gruppen, eine davon, und das interessiert uns jetzt, weil das zu unserem Thema passt, ihr Herz hängt an den Moscheen. Subhanallah. Wie wir das verstehen? Wir achten auf ihre Gebete. Subhanallah. Wenn das Gebet, wenn so ein Gebet gerufen wird, zu Hause, wir wissen jetzt, es ist ein Gebet, wir rennen zur Moschee. Wir lieben die Moschee. Allah sagt weiter, diejenigen, die so sind, sie werden das Paradies erben, das Erben heißt in unserer Sprache, in unserer normalen Sprache, das heißt, sie werden das Paradies bekommen, sie werden darin eintreten und sie werden darin nicht sterben. Das ist die Belohnung dafür, der fünf Gebete zur richtigen Zeit macht. Und das ist ein Verdaus. Und es gibt ein Paradies, das heißt Al-Firdaus. Ich weiß nicht, was die Übersetzung davon ist, es gibt wahrscheinlich keine Übersetzung. Und Al-Firdaus, der Dach von Al-Firdaus, diese Stufe, ist der Dach von Allah. Und sie ist mitten im Paradies, diese. Und sie ist der höchste im Paradies, dieser Al-Firdaus. Und drüber wiederholt er, ist der Thron Allah. Das ist die Spitze, der Eisberg, die Spitze des Eisbergs vom Paradies, der höchste Punkt. Und unser Prophet Muhammad sallam sagt in einem Hadith, sahih, authentisch, er sagt, wenn ihr Allah subhanahu wa ta'ala über das Paradies befragt, ihr befragt ihn um Firdaus. Ihr sollt ihn um Firdaus bitten. Aber sagt das Beispiel, وصفته لهم الناس اللي يقرون الصلاة. أيوة. بين أنهم أنفسهم القرآن جيت استرهم. أول. الله سبحانه وتعالى ذاك. Das Beispiel derjenigen, die das Paradies erben, sind diejenigen, die beten. Da kommt das Thema auch Gebet vor. وأنهار من سورة محمد. Wisst ihr, wo Allah subhanahu wa ta'ala spricht über die Flüsse im Paradies? Eins davon ist aus Honig, ein Fluss, und eine davon ist aus Milch, und das andere ist aus reinem Wasser, und eines aus Wein. Subhanallah. Warum? Das Gebet. Liebe Brüder, wir dürfen nicht falsch verstehen, dass wenn wir nur beten, dann haben wir das Paradies. Nein, es sind, aber hier ist zu verstehen die Wichtigkeit des Gebets. Die Wichtigkeit des Gebets. Wie sagen die Gelehrten, weil sie gesagt haben, sie werden das Paradies erben. Dieses Erben, sagen die Gelehrten, ist nicht wie Erben, das Erben von Mutter und Vater. Weil in Scharia, im Islam, islamisches Gesetz, subhanallah, das höre ich auch zum ersten Mal, dass der Sinn, es ist kein Gesetz, wo Allah sagt, der Sündige erbt kein Geld von seinen Eltern. Nein, hier sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wenn die Eltern sterben, sollen die Kinder ihr das Geld gleichmäßig in der Familie verteilen. Söhne wie Töchter. Da gibt es bestimmte Regeln. Und derjenige, der zum Beispiel, derjenige, der sündisch ist, ein Kerl wird aber nicht verabschiedet. Ein Muslim, das heißt, der Sohn, der Vater hat Kinder, alle sind Muslime, aber einige von denen sind sündig. Sie machen Sünden. Allah hat nicht gesagt, gibt den Sündigen weniger, nein. Aber die Gelehrten sagen, das Vererben des Paradieses, das ist eine andere Art von Vererben. Hier vererben sie es nur die Mu'minin. Nicht Mu'minin, sagt Allah. Mu'minin. Dann hört Allah, was sagt Allah weiter? In einem anderen Satz, die nach dem Kind ta'amalun. Das heißt, in das, ihr bekommt dieses Paradies, dafür, für die Taten, die getan habt. سبحان الله. Die Taten sind der Grund für das Eintreten des Paradies. Nein, die Barmherzigkeit ist der Grund für das Eintreten des Paradies von Allah subhanahu wa ta'ala. Aber unsere Taten sind Grund dafür, dass wir Allahs Barmherzigkeit erlangen am Licht. Am höchsten Tag ist Tag der Belohnung. Ein anderer Name, Yom Jaza, ein anderer Name für den höchsten Tag, für den Tag des Treffens mit Allah subhanahu wa ta'ala, wird auch genannt Yom Jaza. Jaza kommt von Belohnung. Kann im Negativen und im Positiven genannt werden. Je nach deinen Taten wird deine Stufe bestimmt im Paradies. Der Koran zeigt uns, das Gebet, diejenigen, die auf das Gebet achten, sind geehrt von Allah subhanahu wa ta'ala. Hört, was Allah im Koran sagt. Surat al-Ma'arij. Was ist in dieser Ayah interessiert? Ist Allah sagt, diejenigen, was uns hier in dieser Eier interessiert, diejenigen, Allah sagt, diejenigen, die auf ihre Gebete acht geben auf ihre Gebete, sie werden geehrt im Paradies. Hier ist der Beweis dafür, dass diejenigen, die im Paradies sein werden, durch das Gebet ins Paradies gekommen sind, dadurch werden sie geehrt im Paradies. Ehre wird in Nabisen. Sie werden geehrt in Wonnen, in der Wonnen des Paradieses, aufgrund ihres Gebetes, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. من أول ما تدخل المقبرة تعبت. قلت لكم تفضل اللي فات قبل الأكلين. أول ما تدخل المقبرة أنت حاضر صلاتي بس أست. Was die nützen wird im Grab, ist dein Gebet. Warum? Das Gebet wird die Strafe fernhalten. Fernhalten von dir. Subhanallah, das Gebet wird die Strafe erweisen. Am nächsten im Grab. Aus jeder Sache. Sie wird dich vor jeder Sache schützen. Vor Angst, vor der Dunkelheit, vor allem. Sie wird dir ein Licht sein. Sie wird dir ein Licht sein. Deine Familie, dein Bruder, deine Schwester. Alle werden dich verlassen. Aber dein Gebet wird da bleiben bei dir. Sie wird dich beschützen. Subhanallah. Weil wer ist wahrhaftiger als Allah? Und Allah hat das uns versprochen. Und deswegen gibt es keine Zweifel. Das Gebet wird anwesend sein und beschützen. Und am nächsten Tag, Tag der Versammlung, gibt es eine andere Ehre. Hör zu. Hier gibt es nichts umsonst bei Allah subhanahu wa ta'ala. Die Kuffar werden gezogen und in Jahannam geschmissen. Aber die Gläubigen werden zu Allah geehrt gebracht. Subhanallah. Sie werden geehrt gebracht zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und ihnen wird gesagt, hier ist die Belohnung für das. Hier ist die Belohnung für euch, dass ihr euch geduldig in Dunya wart. Geduldig in euren Gebeten. Und eure Gebete richtig verrichtet habt zur richtigen Zeit. Er sagt, Alhamdulillah, die Verse sind vielreich in den Koran in dem Bezug. In Surat al-Furqan ذكر في نهاية هذه الصفات والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما. ما كفرهمش الحفظ على الصلاة، حفظهم على الصلاة الخمسة في اوقاتها. يدك الله سبحانه وتعالى جيد جميل صبغت الصلاة الخمسة في جماعة ليلي جديد فالله ليه ده باخد عن تشتين شتين يخسر فيه الله سبحانه وتعالى جيد زلف الله سبحانه وتعالى بدون جاء انت طول النهار صاحي قالوا اذا نمت بالنهار ضياف الرعية واذا نمت بالليل اضاف نفسي عمل قد جزاك والذين هديتونا لربهم سجدا وقياما ليش تحسب اشراف مولد والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا زيد ايش ماني هذا خليغا وانظر ايش نقص شرافه قال خليغ ايش بالزوج وفيسع الله شكرنا اولئك يجذبن الغرفة بما صبروا وان قوم فيها تحية وسلام اذا هدت آية من سورة الفرقان يلقي بيشتين ونزيدا باقل فالله فهغن دي فالنس براديس ان تيتل اف جن ايغا جديت الدنيا جديت هي اف ان جوتا سينس بتصوم قصور وقيام وغير جوتا سينس وكل واحدة منها فيها من النعيم ما ليس في الاخرى سبحان الله. أزاك أنت غديس فتس غيلي جيبن هايزا فتس سيتي جيبن أنت اليدة اليدة اليدة مغنون أو اليدة سيت أو اليدة هاوس كبتس جنادن بوست جنادن دي بوست أزين أتسف أمغة بس أن أين دم أمغة لك بس حيث اليدة هاوس كبتس أني جوست جنادة أتسف أن دم هاوس تفا أو دم سيت تفا دا فنزين تغن زين تغديس فان ونخوش تفن أن دي دي دي فاشت انكم في زمان مين لين جزيرة أنا موجود في الجنة بس تستغبيس سبحان الله يوها من باطنها ودي غست يا رسول الله قال ثلاث أخذ من واحد دي غست دس فن إنن دي كنس دس من غام فن إنن زين فن غاوسن دي شايس وكوكس فن غاوسن دي زيت الغام فن إنن دس هيس دوش سبحان الله طير الكلام أدار الصيام صلى بالليل والنسمية دي الآن الحديث بما صبروا الآن الحديث الزاكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتت من دي لات شلافن وجبت اللات الأثن دي هون اللات الأثن لا يسلم إليها أحد من الناس وفيهم فعل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الحديث أذنت أنس أيج أذنت أنس تاتن دي أنس بغادي الله التوفيق انت دي ظلم الله ظلم الله اسمك غلبتني بس انس انس هيف ان انقطع فيه بس انس هيف بس في الله انبيتن انقدون بس انسفهار ان انقطع فيه اذاك اين قشيشتي ويس نجاب ويس دي اشان اتسيت هذا اين مان حتى اين هوس اين هوس فراو داني دينا غن زي كنت انا اختشلافي انا انت سي قكوف انا بس برضه في النهار بس برضه في النهار بس برضه ماكل يا ماكل بضع سنخص شليفت بس برضه ماكل فلما دينا زهد منها الصراحة ما بكل الليل انا اتشتنسي فايدة قمنا فبايدي مش نخصش كشلافنا سوكي قانا لنجلش بلوت وزي دوك تقافي انا بحالك بعيدة ايه عدها ما بتنامش الليل انا هطمن سيجي دان هط ايه جزاك انجلش مار دان هط الى الاندر احط سيجي الاندر من ديجي كوفت und gefragt, was ist Ihr Problem, wenn es verkauft? Das ist nicht praktisch, das ist Ihr einziges Problem. Subhanallah, dieser neue Käufer, sozusagen der neue Herr, ist zur Tür gegangen und wollte gucken, was macht sie nach sie schläft nicht? Was ist Ihr Problem, warum schläft sie nicht? Und dann bricht es aus. Und er hört und wird ein Dua gemacht. Oh mein Herr, oh mein Rabb, oh mein Herr, die Liebe zwischen mir und dir. Ja, sie ist eine Dienerin, schaut mal. Sie hat nichts außer eine Tagesmahlzeit. Und kann sein, dass sie von ihrem Herr gefoltert wird. Also von ihrem, der sie gekocht hat, nicht von Allah Herr. يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه فاياي فاعبدون ايه الهوى اللي بعدها خوفك كل نفس طريقه الموت الله سبحانه وتعالى أين تنص تستسليبن ازاي؟ حجمتك بالعباده في اي مكان في الارض بس في الصيد Und egal, wo du dich auf dieser Erde befindest und du auch nicht bist vor Allah, du wirst davon können und der Vers danach wird Allah, jede Seele wird den Tod schmecken. Und dieser Vers macht Angst. Und Allah sagt weiter, und hier sagt Allah weiter, diejenigen, die gute Taten glauben und gute Taten verrichten, ihnen werden wir Räume im Paradies geben. Jetzt geht er zurück zu der Geschichte. Ihr Herr hat zu ihr gesagt, ihr Besitzer sagte zu ihr, was ist das denn da? Oh ja Allah, zwischen die Liebe zwischen mir und dir, so bestraft mich nicht Allah. Und was sagt ihr Besitzer? Was? Allah liebt dich. Du bist doch eine Dienerin. Du bist doch nicht, ja, du bist arm. Yani. Dann, warum liebt er mich nicht? Denkst du, er liebt mich nicht mehr als mich? Subhanallah. Weißt du, was sie gesagt hat? Wenn Allah mich nicht lieben würde, so hätte er mich nicht beten lassen für ihn und diesen Bittgebet für ihn machen. Das ist der Beweis, dass er nicht betet. Der Gott ist ihm selbst, das Gebet selbst, das Bittgebet selbst, war der Beweis dafür, dass er mich liebt. Und wenn Allah mich nicht lieben würde, hätte er mich nicht zu diesem Gottesdienst, hätte mir diesen Gottesdienst schon ermöglicht. Hier spricht er die Verse an, wo Allah sagt im Koran, sie werden ins Paradies eintreten, dafür, dass sie nachts wenig geschlafen haben, dass sie nachts im Gebet standen. Und sie haben Menschen, subhanallah, sie waren auf dem Weg Allahs. Und was haben sie gemacht? Wir sind zurückgekehrt zu den alten Bräuchen oder alten Er sagt, egal wo wir hingehen, egal wo wir uns befinden, egal wo wir sind, wir werden zu Allah zurückkehren. Und jedem wird dann dies vorgelesen am nächsten Tag. Und jeder, egal eine Tat, so gering wie ein Atom, eine gute Tat, die wird nicht verloren gehen. Sie wird hervorgebracht. Und umgekehrt genauso. Wir gehen jetzt zur Geschichte. Nein, Entschuldigung. Erzählt die Situation der Leute im Paradies. Ja. Da wird einer im Paradies sagen, er wird den anderen sagen, ich hatte einen Freund gehabt in Dunya. Und damals, wo wir auf der Erde gelebt haben, die starke Meinung sagt, dass im Paradies hast du ein Haus, sie haben vier Fenster oder vier Türen. Und eine davon, du kannst aus diesem Fenster im Paradies sehen, auf deinem Zimmer im Paradies, kannst du sehen, die Leute in Jahannam, die Strafe bekommen. Allah ist imstande, alles zu tun. Nichts ist schwer für Allah. Und dieser Diener fragt im Paradies, ich hatte einen Freund in Dunya. Mein Habib war das, mein Liebling. Ich war immer im Moschee und er hat den Weg von Hafenheide genommen. Was hat er damit gemacht? Und dann wird Allah subhanahu wa ta'ala ihm zeigen, hier heißt und Allah, hier sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und er schaut, und Allah ließ ihn schauen und er sah ihn in der Hölle. Im Paradies aus. Und dort haben die Leute gesagt, dass die Leute im Paradies, die Diener, die Mu'minin, لينا عن خمسة عام ان رم ايل ان ايل شلوس زيدي دان بلاي سيدة هلو دي كان نعم ربنا عليك من اجل النعم عليك من الله سبحانه وتعالى لانك عمرك ما تيجي النار ابدا ولا عذاب النار لذلك يا احباب بيقول سجناد استيغتهم خل الفايا ومفتوحة امامنا ما زالت في هذا النقطة مكتب جليدا So long as on the push lift, on the lift when it has come, on the organ function, then this is the secure from Tawgha Mahathmas, the secure from Ghaim Mahathmas. That's not then enlightened Allah the Sat. The Rafa'idah then contacted Allah subhanahu wa ta'ala, better than contact. Before conflict, yet soon, with his daily vision then in height and in case of the khimr, while Abdullah Khan and Tawbah may accept his genesis, hadith of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, that Allah accepted to give this to this zaynadish, this a Google, this a Google. Or this is zaynad Google, this is the zaynad shan, first, or this is the next thing you're asking. من مكان إلى مكان حسب الزاد اللي عاوز يقعد فيها بيدفع الثمن بتاعها Azat, zum Beispiel in einem weltlichen, keinen weltlichen Platz. Zum Beispiel, du bist im Theater oder im Kino oder im Theater ist es so, dass du mehr du irgendwie mehr zu dem Schauspieler bist oder vorne, desto teurer sind die Spiele. Das heißt, desto mehr du bezahlst. Oder beim Kaderinnen, desto mehr du bezahlst, desto mehr bist du am Geschehen. Das Paradies, das ist ein Beispiel. Aber er sagt, Wallah, das Paradies werden wir nicht eintreten, wenn wir Fuß über Fuß umherschneiden. Er sagt, wir werden nicht ins Paradies eintreten, wenn wir unseren Herrn nicht kennen. Und wir auch, subhanallah, wir werden nicht das Paradies erreichen, wenn wir hier beten und draußen Drogen verkaufen. Und wir werden nicht ins Paradies eintreten, wenn wir uns nicht lieben. Das Paradies. Eine starke Bindung zwischen dir und Allah subhanahu wa ta'ala. Eine starke Bindung zwischen dir und den Menschen, den Muslimen. Deine Brüder, deine Schwestern. Meine lieben Brüder. Es gibt im Paradies einen Platz bei Allah im Paradies, das heißt der wahrhaftige Sitz. Kann jemand jetzt diesen Platz kaufen? Wie wir den von dieser Tage rennen? Kann jemand den Preis des Paradies bezahlen? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, inna Allah ishtarat. Allah kaufte. Allah kaufte, oder Allah nicht kaufte, kaufte. Dankeschön. Allah kaufte von den Gläubigen seine Seele und die Geld für das Paradies. Also viele Leute sind durchgetroffen in Lüften von Shaitan. Und wie schwer davon entfernt, gerettet zu werden. Sehr tief. Deswegen, liebe Brüder, geht raus zu den Leuten. Ruft die Leute zu Allah Faisa. Ruft die Leute zu Allah Faisa. Einer sagt zu mir von den jungen Leuten, schau mal die Beten dann an. Der Sheikh ruft ihn zum Gebet. Er sagt, schau dir mal die Beten an. Was haben sie bekommen? Was ist ihr Vorteil da durch das Beten? Allah subhanahu wa ta'ala. Er sagt heute, wir sollen eigentlich konkurrieren in Religionsangelegenheit. Wie eine Bäcker mit Hammer. Wer ständig wollte der andere von den Sahaba den anderen überbieten, beim Spenden, beim Jihad, beim Gebet, beim Koran lesen, beim Koran aufschlagen. Aber heute unsere Anstrengung ist der Dunya. Wer hat mehr Geld, wer hat die schönste Auto, wer hat die schönste Freundin, wer hat die schönste Frau, wer hat den schönsten Körper, subhanallah, das ist nicht unser Ziel, warum wir hier leben. Also warum beteiligen wir nicht mit unseren Brüdern, mit unseren Freunden? Subhanallah, mein Bruder hat Salat al-Fajr in Moschee gebetet, ich werde Zuhur und Fajr in Moschee beten. And the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, that when they listen, when was given word and was wrong, they were them, the babies, even crabbled from the shaykh, crabbled. They feel Allah subhanahu wa ta'ala, they learn an insult of the Prophet, and was wrong with the shaykh. Allah subhanahu wa ta'ala, that must off of the gebeta and the smutra gebet and state for Allah stand, blind stand not gottesfurcht, not demut not gedunt. Meine lieben Brüder, ich möchte euch nicht lang machen, aber die Gelegenheit, die Angelegenheit ist wichtig, gefährlich. Das waren die fünf Arten der Betenden. Und inshallah, wir werden noch nächste Woche darüber reden, welche Geheimnisse oder welche Weisheit steckt in das Gebet. Alhamdulillah. Lob gepriesen Allah. Der ganze Dank und Ehren gebührt Allah subhanahu wa ta'ala. O Diener Allah, fürcht Allah und sterbet nicht anders als Muslime. O diejenigen, die glauben, fürcht Allah und spricht aufrichtige Worte oder direkte Worte. Wir danken euch, liebe Brüder, mashallah. Wir haben oder auch bedanken auch die Brüder, die andere Moscheen unterstützen, nicht nur diese Moscheen, weil die Moscheen alle gehören Allah subhanahu wa ta'ala, nicht mir und nicht den anderen Imamen, sondern die Moscheen gehören Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir danken euch, liebe Brüder, weil unser Prophet Muhammad sallam sagt, wer nicht den Menschen danken kann, kann nicht Allah danken. Deswegen danken wir euch für eure Unterstützung für die Dawah, Alhamdulillah, dass jetzt mehr Kopfhörer zur Verfügung stehen, weil wir haben letzte Woche euch aufgerufen, dass wir Spenden brauchen für die Kopfhörer, weil viele unserer Schwestern und Brüder beschweren sich immer, kommen nach hinten und finden keine Kopfhörer. Und deshalb haben die Brüder, einige Brüder gespendet, und so konnten wir uns dann diese Kopfhörer besorgen. Wir danken euch nochmal. Und wir bitten Allah darum, dass er uns ermöglicht, ständig für den Islam tätig zu sein, was Spenden angeht. Das Paradies ist rein. Der Boden ist rein. Das Wasser ist schmackhaft. Und ihr Bebauung ist subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Damit baut ihr ein Paradies auf mit dem Zikr. Wenn ihr das Paradies sehen würdet, dann würden wir sterben wollen, dann würden wir das Sterben vermissen. Wir würden wollen sofort sterben, um das Paradies zu sehen. Es gibt einen Vers im Koran, das sehr schön ist. Allahu Akbar. Und darin wird es geben, was eure Seelen begehren. Aber alles, was du begehrst, wird ins Paradies. Alles, was in deinem Kopf kommen kann, gibt es im Paradies. Und sogar der Hadith des Propheten, wo der Prophet spricht über die Lage des Paradies, was sind ihre Früchte und ihre. Subhanallah. Durch den Hadith und der Ayah wissen wir, dass im Paradies, im Vergleich, wenn wir im Paradies gehen und vergleichen, die Sachen, die darin gibt, nichts ähnelt sich zwischen Dunya und Paradies, nur eine Sache, der Name. Wir sagen Apfel, aber der Apfel in Dunya ist etwas und im Paradies ist etwas ganz anderes, ein Apfel. Keine Bespritzung, keine Chemie, keine Genmanipulation, nein. Alles Alhamdulillah, rein. Wir bitten Allah darum, dass er uns festigt in den Gebeten bis zum Tod. I'm not. ومن كل عمل يقربنا الى النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها انت خير من زكاها. اللهم قل بنا واصلنا الى بيوتك. اللهم قل بنا واصلنا الى بيوتك. اللهم اجعل منا المعمرون بيوتك. اللهم اجعل منا المعمرون بيوتك. اللهم اجعلنا من الراكعين الساجدين. اللهم اجعلنا من الحامدين الشاكرين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم توكلنا عن تراضنا عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اخر الصلاه.